Erster, dies ist ein Lied. Es ist ein Lied über Liebe. Zweiter, mein Herz ist voll von schönen Worten. Ich schreibe für einen König. Meine Zunge ist wie ein Stift. Dritter, du bist sehr schön. Niemand ist so schön wie du. Gott hat dich für immer gesegnet. Vierter, du bist ein Held. Nimm dein Schwert. Zeige deine Macht und Ehre. Fünfter, geh voran für Wahrheit und Recht. Deine Hand soll große Taten tun. Sechster, deine Pfeile sind scharf. Viele Völker fallen vor dir. Die Feinde des Königs sind weg. Siebter, dein Thron bleibt für immer. Du bist ein gerechter König. Dein Reich ist gerecht. Achter, du liebst, was richtig ist. Du hast, was falsch ist. Darum hat Gott dich gesegnet. Er hat dich mit Öl gesalbt. Neunter, deine Kleider riechen gut. Sie sind wie Balsam. Musik aus Elfenbeinpalästen macht dich froh. Zehnter, Königstöchter sind bei dir. Deine Frau steht rechts von dir. Sie trägt Gold aus Ophir. Elfter, höre gut zu, Tochter. Sieh und höre. Vergiss dein Volk und dein Elternhaus. Zwölfter, der König liebt deine Schönheit. Er ist dein Herr. Ehre ihn. Dreizehnter, die Leute aus Tyros bringen dir Geschenke. Die reichen Leute wollen deine Freundschaft. Vierzehnter, die Königstochter ist sehr schön. Ihr Kleid ist aus Gold gemacht. Fünfzehnter, sie wird zum König gebracht. Sie trägt schöne Kleider. Junge Frauen gehen hinter ihr her. Sechzehnter, sie kommen mit Freude und Jubel. Sie gehen in den Palast des Königs. Siebzehnter, deine Söhne werden wie deine Väter sein. Du machst sie zu Fürsten im ganzen Land. Achtzehnter, alle Menschen werden sich an dich erinnern. Die Völker werden dich immer loben.